Auf dem Bartresen des Café München 72 steht ein altes, orangenes Plastiktelefon aus längst vergangenen Olympiazeiten. München 72, der Tom, hallo. Max reservieren zum Frühstück? Ist notiert, danke dir, ciao. Das Telefon mit der runden Wählscheibe ist nur eines von 1000 Olympia-Andenken, die der Gastronom Tom Zufall zusammengetragen hat. Sein Café München 72 erinnert an die olympische Vergangenheit der bayerischen Landeshauptstadt. Auf einem 70er-Jahre-Plastiktisch liegt Dackel Wastl, das gehäkelte Olympiamaskottchen mit den Schlappohren. An den Wänden hängen Olympia 72-Poster mit dem Ringel-Logo. Die ganze Einrichtung ist rund und kunterbunt. Die Farben spielen bei der Olympiade 72 eine ganz, ganz wichtige Rolle. Also das sind wunderschöne, kräftige Farben, fröhliche Farben und das spielt halt im ganzen Café eigentlich eine Rolle. Die Farben, die olympischen Ringe nach München brachten, finden sich noch heute in der Stadt. Auf den bunten Linien der U-Bahn-Pläne, an den orangefarbenen Sitzschalen im Münchner Olympiapark, in den schwarz-weißen Piktogrammen des Grafikers Ottel Eicher, der mit ein paar einfachen Strichen Dutzende von Sportarten beschrieb. All das atmet einen unverwechselbaren Geist. Vor 40 Jahren, findet Tom Zufall, entstand ein neues, ein modernes München. Die Welt sieht erstmal Deutschland wieder aus ganz anderer Sicht als nach dem Zweiten Weltkrieg, als offene kulturelle Begebenheit, wo dieser ganze Mief vom Dritten Reich einfach mal so weggefegt werden sollte. Und das, finde ich, spürt man bei 72 unheimlich. Er war noch gar nicht geboren, als Münchens damaliger Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel die Olympischen Spiele nach Bayern holte. 1966 war das. München feierte damals nicht gerade überschwänglich, erinnert sich der heutige OB Christian Ude. Ich habe manchmal einen Blick zurückgeworfen auf die Jahre vor den Olympischen Spielen Münchens 72. Da war ja auch nicht 6 Jahre lang Jubelstimmung, sondern da gab es erst eine ganz kleine Fachwelt, die über die Baufragen diskutiert hat. Und die Begeisterung kam in den Monaten vor den Spielen. Die Chartermaschine mit der Olympiadelegation aus Rom ist soeben in München um 0.30 Uhr gelandet. Hans-Jochen Vogel, der Ex-Oberbürgermeister, ist heute 85 Jahre alt. In der Vergangenheit hat der SPD-Politiker stets hervorgehoben, wie wichtig die Olympischen Spiele 1972 für die Entwicklung der bayerischen Landeshauptstadt waren. Die Langzeitwirkung ist für München sehr positiv gewesen, weil die Infrastruktur verbessert worden ist. Ohne die Spiele wäre wesentlich später, Zeitraum 7-8 Jahre, entstanden. 4,2 Kilometer U-Bahn, 275.000 Quadratmeter Straßenfläche, 1.000 zusätzliche Sozialwohnungen. Das war schon ein großer Schub. Wer München heute aus der Luft betrachtet, dem fällt vor allem der Olympiapark ins Auge. Der zweite grüne Lungenflügel der Stadt, neben dem Englischen Garten. Ein Park, dessen Sport- und Kulturstätten die Münchner Bürger noch heute nutzen. Wenn auch nicht mehr so regelmäßig, seit der Fußballclub Bayern München aus dem Olympiastadion in die 10 Kilometer nördlich gelegene Allianz Arena gezogen ist. OB Christian Ude erwartet von Olympischen Winterspielen 2018 einen erneuten Schub für den Olympiapark. Das Areal ist so groß wie 300 Fußballfelder und das Herzstück des Bid Books, der Münchner Winterspiele-Bewerbung. Und jetzt wird er sogar noch größer um Grünbereiche erweitert, wenn wir das Olympiakonzept 2018 in die Tat umsetzen dürfen. Außerdem bekommt er eine umweltfreundliche Modernisierung seiner vorhandenen Einrichtungen und 2 große Hallen, die der Münchner Sport seit Jahrzehnten wünscht und fordert. Also der Olympiapark hat nur eine Aufwertung zu erwarten und nichts anderes. Allerdings müssen für die neuen Olympiapläne auch eine Reihe von Baumgruppen weichen und auf manchen Grünflächen werden in Zukunft Wohnkomplexe stehen. Die Münchner Bürger sehen den Plänen aufgeschlossen bis verhalten skeptisch entgegen. Manche fürchten, dass die Mieten in München durch Olympia weiter steigen. Schon jetzt sind sie mit weit über 10 € pro Quadratmeter die teuersten in Deutschland. Andere stöhnen über die jahrelangen Baustellen, die mit Olympia kommen würden. Das Bündnis No Olympia kritisiert, die Münchner Olympia-Bewerbung sei längst nicht so nachhaltig, wie sie sich darstellt. Das Öko-Argument diene nur als grünes Mäntelchen, während in München und Garmisch großflächig in die Natur eingegriffen werde. Da könne der OB zusammen mit den meisten Rathausfraktionen noch so unablässig für den neuen Olympiapark werben. Und dann gibt es die Infrastrukturmaßnahmen, die wir sowieso brauchen und die nachhaltig der Bevölkerung zugutekommen, wie eine bessere Schienen- und Straßenverbindung nach Garmisch oder ein olympisches Dorf mit ökologisch vorbildlichen Wohnungen. Manches muss die Stadt München in München selber tragen, anderes macht der Freistaat mit Zuschüssen des Bundes, die wir niemals realisieren könnten, wenn wir nicht den Zuschlag für die Olympischen Spiele bekommen. Die wichtigste Infrastrukturmaßnahme betrifft die S-Bahn. Eine zweite Stammstrecke soll den Münchner Hauptbahnhof mit dem Ostbahnhof verbinden. Der neue Tunnel im Norden würde die südliche S-Bahn-Spur entlasten. Kostenpunkt geschätzte 2 Milliarden Euro. Wenn München den Zuschlag erhält, würde das wie 1972 dem S-Bahn-Ausbau natürlich Rückenwind verschaffen. Das sagt ja auch die Staatsregierung, sagt ja auch die Bundesregierung. Wenn Olympia kommt, dann muss die zweite Stammstrecke Ende 17 fertig sein. Wenn, das zurzeit am häufigsten benutzte Wort in der Münchner Politik. Von der morgigen Entscheidung des Internationalen Olympischen Komitees hängen Milliardeninvestitionen ab. Mit Olympia wird München im Jahr 2018 deutlich anders aussehen als ohne Olympia. Die Infrastruktur dürfte also dauerhaft profitieren. Was aber ist mit den wahrscheinlich irreparablen Umweltschäden, fragen die Kritiker. Und auch, was passiert mit den Sportstätten? Gibt es für die ein gutes, langfristiges und bezahlbares Konzept? Denn an vielen ehemaligen Austragungsorten großer Sportereignisse kann man den langsamen Verfall der ehemaligen Stadien verfolgen, weil es kein gutes Konzept für die Nachnutzung gibt oder die Instandhaltung einfach zu teuer ist. Das Bird Nest, das Schwimmstadion in Peking, ist nur ein Beispiel für jene geldfressenden Investmentruinen, die im Volksmund weiße Elefanten genannt werden. Die haben auch die Olympischen Spiele in Athen hinterlassen und die Fußball-WM in Südafrika. Die Zeche zahlt in der Regel der Steuerzahler, wie bei der Fußball-Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr in Südafrika. 1,5 Milliarden Euro wurden in die 10 Stadien investiert. Dazu kommen die Kosten für Betrieb und Instandhaltung, die heute die öffentlichen Haushalte belasten. Aus diesem Grund fordert Markus Kurscheid, Sportökonom an der Deutschen Sporthochschule Köln und Experte für Sportgroßereignisse. Generell müsste Olympia wahrscheinlich die Größe etwas reduzieren. Weniger Sportarten, weniger Wettkämpfe. Die Bewerber haben gelernt. Der südkoreanische Bewerber Pyeongchang weist in seinem Konzept darauf hin, dass der Wintersportmarkt in Asien noch völlig unterentwickelt ist und daher ein großes Potenzial bietet. München setzt aus diesem Grund auf bereits vorhandene Infrastruktur, die für den Wintersport genutzt wird. Andere Sportstätten werden nach dem Ende der Spiele wieder abgebaut. Auch München 1972 galt schon als gelungenes Beispiel für eine sinnvolle Nachnutzung. Ebenso Barcelona 1992. Markus Kurscheid? Barcelona und vielleicht auch die Olympischen Spiele in München 1972 sind eine der wenigen Beispiele, wo sich das sehr, sehr konkret ein olympisches Erbe in Form von einer Stadtentwicklung, die genau in die richtige Richtung ging. München beispielsweise entwickelte sich zu einem der führenden Medienstandorte in Deutschland. Der frühere Chef des Olympiaparks, Wilfried Spronk. Die Spiele in München haben gerade in dem Bereich der Kommunikationstechnik große Meilensteine gesetzt, die also lange Zeit sich ausgewirkt haben. München ist sicher angeschoben durch 72 dann der große Medienstandort geworden. Von den Winterspielen 2018 erhoffen sich die Organisatoren ähnliche Effekte. Auch deshalb werden morgen die Münchner, genau wie die Konkurrenten, das französische Annecy und Pyeongchang in Südkorea, gebannt darauf warten, welchen Namen IOC-Präsident Jacques Rogge im südafrikanischen Durban verkünden wird. Olympic Winter Games in 2014 are awarded to the city of Sochi. Ja! Beim letzten Mal stach das russische Sochi die Konkurrenz aus. Dort werden die Winterspiele 2014 stattfinden. Aber haben die Sieger wirklich einen Grund zum Jubeln? Für viele Regionen ist die Austragung eines sportlichen Großereignisses nämlich der Weg in die Schuldenfalle. Die kanadische Stadt Montreal hat sich bis heute finanziell nicht von den Sommerspielen 1976 erholt. Der Ökonom Professor Henning Vöpel vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut sagt: Einer Region, einer Stadt bringt es erfahrungsgemäß unterschiedlich viel. Es gibt Beispiele, da haben Sportgroßereignisse ganz viel bewegt, wie etwa in Barcelona. Dann gibt es Negativbeispiele, wie etwa Atlanta 4 Jahre später, 1996. Man muss wirklich im Einzelfall darauf achten, ob die Austragung einer Sportgroßveranstaltung wirklich die Effekte bringt, die man sich davon verspricht. Olympia 2018 in München wäre in erster Linie ein Imagegewinn für Deutschland, Bayern und die Stadt München. Gerade der Freistaat will sich als Tourismusziel und Wirtschaftsstandort präsentieren. Und zusätzlich sehen die Politiker die Winterspiele als goldene Gelegenheit, lange geplante Bauvorhaben zu finanzieren. Dafür sind die Politiker in den Bewerberländern gerne bereit, sich dem Diktat der Sportfunktionäre zu beugen. Sei es bei den Olympischen Spielen oder bei einer Fußball-WM. Ich denke, dass die Politik da zu freigebig ist. Es ist so, dass natürlich etwa die FIFA ist ein Monopolist und kann sehr viele Forderungen durchdrücken. Die FIFA schöpft alle ökonomischen Renten mehr oder weniger ab. Die Politik ist relativ bereitwillig, die weitreichenden Forderungen von Sportverbänden denen nachzugeben. Denn wer die Bedingungen der großen Organisationen nicht erfüllt, der geht halt leer aus. Professor Hans Breunings hat ein passendes Beispiel dafür. Belgium and the Netherlands had a bid for the World Cup. Belgien und die Niederlande haben sich für die Fußball-Weltmeisterschaft beworben und sie haben FIFA-Präsident Sepp Blatter mitgeteilt, dass sie mit ihm einen langen Weg gehen wollen, aber sie würden nicht Steuern und nationale Gesetze ändern. Politiker in anderen Ländern sind weniger strikt, was die Flexibilität bei der geforderten Steuerbefreiung und Anpassung der Gesetze angeht. Auch in Deutschland. Der Host-City-Vertrag zwischen dem IOC und der Ausrichterstadt gilt als Knebelvertrag. Die Gastgeber tragen das finanzielle Risiko, das Internationale Olympische Komitee streicht die Gewinne ein. Getreu dem Motto von Primo Nebbiolo, dem ehemaligen Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes. Der mittlerweile verstorbene Italiener sagte den Organisatoren der Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1993 in Stuttgart kalt lächelnd: Be happy and pay the deficit. Beim Vertrag für München 2018 sind sich die Kommunalpolitiker parteiübergreifend einig. Der CSU-Fraktionsvize im Münchner Stadtrat Hans Podiuk. Der Vertrag mit dem IOC ist eine Herausforderung, um es einmal milde auszudrücken. Und die Bedingungen sind nicht handelsüblich. Wenn man im deutschen Rechtsverkehr unterwegs wäre alleine, würde man doch ein bisschen Schwierigkeiten haben, diese ganzen Bedingungen mit Einverständnis zu koppeln. Allerdings ist halt tatsächlich die Frage im Raum, willst du dich um die Olympischen Spiele bewerben? Dann musst du dich diesem Vertrag unterwerfen. Oder sagst du am Start gleich, dann lasse ich es lieber. Ähnlich formuliert es der Münchner SPD-Oberbürgermeister Christian Ude. Eine Stadt steht vor der Entscheidung, an dieser großartigen Veranstaltung mitzuwirken als Gastgeber oder es sein zu lassen. Eine ähnliche Entscheidung müssen auch Politiker treffen, die das gleißende Scheinwerferlicht auf der Sportbühne lieben. Nirgendwo anders lassen sich Sympathiepunkte leichter sammeln. Der Preis für solche Auftritte ist hoch, nicht nur finanziell. Den Traum, einmal Olympiagastgeber zu sein, lassen sich die Regierungen auch einen Teil ihrer rechtlichen Souveränität kosten. Denn im Host-City-Vertrag garantiert die Bundesrepublik Deutschland nicht nur eine weitgehende Steuerbefreiung, sondern auch, dass alle akkreditierten Personen, die über einen gültigen Reisepass und eine olympische Ausweis- und Akkreditierungskarte verfügen, in die Bundesrepublik einreisen können. Sofern sie nicht zur visumfreien Einreise berechtigt sind, werden ihnen gebührenfreie Visa zur mehrfachen Einreise in die Bundesrepublik erteilt. Sind die Funktionäre Teil der offiziellen Olympiamannschaft ihres Landes, bezahlt der Steuerzahler auch noch ihre Flugtickets. Für diesen Personenkreis gilt auch die Befreiung von der Zoll- und Abgabenpflicht. Das heißt, die olympische Entourage darf so viel ein- und ausführen, wie sie will. Es gelten keinerlei Zollbestimmungen. Dazu kommt, die Funktionäre dürfen Familie und Freunde mitbringen, für die gelten dann die gleichen Bedingungen. Außerdem muss der Veranstalter die olympischen Markenrechte schützen. Im Zeitraum von 2 Wochen vor der Eröffnungszeremonie bis zur Schlusszeremonie der Spiele müssen Straßenverkauf und Werbeflächen im öffentlichen Raum kontrolliert werden, um eventuelle Plagiate aufzuspüren. Der Freistaat Bayern garantiert auch, dass der Luftraum über den Austragungsorten derart kontrolliert werden kann, dass sichergestellt ist, dass im Luftraum nicht geworben werden kann. In Deutschland wurde 2004 im Hinblick auf die Bewerbung Leipzigs für die Sommerspiele 2012 das umstrittene Olympiaschutzgesetz verabschiedet. Kritiker nennen es auch das Sponsorenschutzgesetz. Danach dürfen nur das IOC selbst und die nationalen olympischen Komitees die Begriffe olympisch und Olympia sowie das Signet mit 5 ineinander verschlungenen Ringen nutzen. Das kollidiert in Deutschland jedoch mit verschiedenen anderen Gesetzen. Die Zugeständnisse des Staates an das Internationale Olympische Komitee sind enorm. Professor Henning Vöpel sagt, der Staat verliert im Prinzip die gesamten Hoheitsrechte, die der Staat ja eigentlich dann unteilbar hat. Und das sind aus meiner Sicht zu weitreichende Konsequenzen. Und da müssen die Staaten dann auch diesem Treiben Einhalt gebieten. Professor Hans Breunings von der Katholischen Universität Leuven hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass sich das in Zukunft ändern könnte, weil die Sportorganisationen das Rad überdreht haben. Er fordert das Ende der unheiligen Allianz zwischen Politik und Sport. Aber die Sportwelt ist bis jetzt nicht für Transparenz und öffentliche Diskussionen bekannt. Und unglücklicherweise haben viele Politiker sie dabei unterstützt. Politiker sind mit den Top-Funktionären befreundet und helfen ihnen bei dieser Geheimpolitik. Wir müssen jetzt eingreifen und eine öffentliche Debatte einläuten. Die käme für die Olympischen Spiele 2018 wohl zu spät. Und auch in Deutschland zeigen sich gerne Politiker aller Parteien mit den Sportfunktionären. Wird das morgen helfen, wenn die Entscheidung fällt im südafrikanischen Durban? Viele Münchner hoffen jedenfalls darauf. Im Café München 72 setzt sich Inhaber Tom Zufall auf eine blaue Turnmatte. Hofft jemand wie Tom Zufall, der ein Retro-Café betreibt und politisch alternativ denkt, auf den Zuschlag für München? Soll die Stadt an der Isar mit Blick auf die Alpen im Jahr 2018 Wintersportler aus der ganzen Welt einladen, um sich im Eislaufen, Biathlon und Skispringen zu messen? Grundsätzlich denke ich positiv darüber, aber ich denke, es wird trotzdem nicht so sein wie 72. Deutschland muss sich nicht mehr beweisen mit irgendwas, dass es weltoffen ist und Deutschland ist bekannt als demokratisches Land der Welt, aber nicht so mit diesem Geist von damals, der damals geherrscht hat. Das muss nicht schaden, aber verlässliche Prognosen kann man bei solchen Ereignissen nicht abgeben, sagen die Experten. Zu oft hat sich das Blatt noch in letzter Sekunde gewendet. Dabei könnte auch der Brief einen Ausschlag geben, den die Bundeskanzlerin persönlich an alle 101 IOC-Mitglieder geschrieben hat, um zu betonen, dass die deutsche Politik fest hinter der Münchner Bewerbung steht. Horst Seehofer ist nach Südafrika gereist, um bei der Entscheidung dabei zu sein. Ebenso wie der Bundespräsident. Und auch der Kaiser, Franz Beckenbauer, der die Fußball-WM 2006 nach Deutschland geholt hat. Er ist das Ass im Ärmel der Münchner und soll auf den letzten Metern noch einmal für Deutschland werben.